For me, born in Oklahoma. Als jemand, der in Oklahoma geboren wurde. To come to Frankfurt. Ist es was Besonderes, nach Frankfurt zu kommen? And stand in a building that was built. Und in einem Gebäude zu stehen, das before the Indians ever found Oklahoma. Gebaut wurde, bevor die Indianer jemals Oklahoma überhaupt gefunden haben. And think of all the people down through the hundreds of years. Wenn ich dann noch an all die Leute denke, die Jahrhunderte hindurch, who have been in this building, die in diesem Gebäude gelebt haben, because they love God, weil sie Gott liebten, and are part of His family, und ein Teil seiner Familie waren, is almost more than I can handle. Das kriege ich fast nicht unter die Füße. I never in my life dreamed that someday I would be a Christian. Ich habe niemals im Leben davon geträumt, eines Tages Christ zu sein. Probably there's many here this evening that could say that same thing. Wahrscheinlich können viele von uns heute Abend dasselbe sagen. I wasn't looking to be a Christian. Ich habe es gar nicht gesucht, Christ zu sein. I didn't want to be a Christian. Ich wollte nicht Christ sein. I didn't even like Christians. Ich habe Christen noch nicht mal gemocht. In fact, I'm still working on that one, you know? Das ist mir eigentlich immer noch ein Problem. Aren't we? Yes. But one day I met a man. Eines Tages traf ich einen Mann. And he had a look in his eye. Der hatte einen Blick. He didn't wear any masks. Der hatte keine Maske auf. And he told me that he loved me. Und er sagte, dass er mich liebte. And I knew it was true. Und ich wusste, dass das stimmte. I don't know why. Ich weiß nicht warum. But I started hanging out with him. Aber ich habe mich an ihn gehängt. Got to know him better. Ich habe ihn besser kennengelernt. And I fell in love with him. Und ich habe seine Liebe gefunden und folge ihm. That man was Jesus. Dieser Mann war Jesus.